heute Nacht bin ich aufgewacht und ich war schweißgebadet von diesem Traum. Ich war gefangen, konnte mich nicht befreien und es war alles so, als sollte es so sein. Ich sah mich um in der Dunkelheit, doch ich sah nichts. Das Licht war so weit und als ich näher kam, da wurde mir klar, dass das hier alles kein Traum war. Ich sehe ein Land, wo die Nächstenliebe fehlt, wo die Dummheit regiert und wo ein Kind nichts mehr zählt, in dem die Nachbarn in den Städten sich nicht einmal erkennen, wo sich Volksgeschwister mit ihren Blicken verbrennen, wo jeder nur an sich selber denkt und nicht bemerkt, wie man die alten Werte immer mehr verdrängt. Ich sehe Kinder auf der Straße leben, während andere es nicht schaffen, ihr Geld auszugeben. Der Kapitalismus zeigt sein wahres Gesicht und ich hoffe jeden Tag, dass das System endlich zerbricht. Arme und Reiche, ist das wirklich so gewollt? Wo ist es geblieben, dieses brüderliche Volk? Doch ich gebe niemals auf, denn ich glaube fest daran, dass unter diesen Trümmern Deutschland neu entstehen kann. Doch noch sehe ich ein Land, wo die Nächstenliebe fehlt, wo die Dummheit regiert und wo ein Kind nichts mehr zählt, in dem die Nachbarn in den Städten sich nicht einmal mehr kennen, wo sich Volksgeschwister mit ihren Blicken verbrennen, wo jeder nur an sich selber denkt und nicht bemerkt, wie man die alten Werte immer mehr verdrängt. Wenn nicht bald etwas passiert und unser Volk reagiert, wenn es endlich erkennt, in welch Verderben es rennt, unsere Zukunft ist noch nicht geschrieben, gehen wir es an. Es ist jeder von euch, der etwas ändern kann. Doch noch sehe ich ein Land, wo die Nächstenliebe fehlt, wo die Dummheit regiert und wo ein Kind nichts mehr zählt, in dem die Nachbarn in den Städten sich nicht einmal erkennen, wo sich Volksgeschwister mit ihren Blicken verbrennen, wo jeder nur an sich selber denkt und nicht bemerkt, wie man die alten Werte immer mehr verdrängt. Doch noch sehe ich ein Land, wo die Nächstenliebe fehlt, wo die Dummheit regiert und wo ein Kind nichts mehr zählt, in dem die Nachbarn in den Städten sich nicht einmal erkennen, wo sich Volksgeschwister mit ihren Blicken verbrennen, wo jeder nur an sich selber denkt und nicht bemerkt, wie man die alten Werte immer mehr verdrängt.